Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. My name is Sun Records and there was a guy in there that took down my name, told me he might call me sometime. So he called me about a year and a half later. I went and I made my first record. Thank you very much. We got a song right now, friends, that we'd like to do for you. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Rhythmus ist etwas, was du hast oder nicht hast. Und wenn du ihn hast, dann hast du ihn überall. Zitat Elvis Presley. Elvis lebt, insofern wir einschlägigen Publikationen Glauben schenken. Das sind Bücher wie The Elvis Conspiration, die behaupten, der King ist immer noch unter uns. Es ist eine Lüge, dass Elvis sein Superstar-Leben am 16. August 1977 in Memphis, Tennessee ausgehaucht hat. Geht es um den Tod des King of Rock'n'Roll, sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Mal heißt es, er mixe Cocktails in einer Strandbar. Oder, eine sehr beliebte Theorie, er wurde von Außerirdischen entführt. Fasst der Stern die Elvis lebt Gerüchteküche zusammen. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the big freaky international hotel. This is my first appearance in 9 years live. Thank you. Elvis lebt, auch in Gestalt vieler Elvis-Imitatoren, wie denen der Graceland Wedding Chapel in Las Vegas. Laut Prospekt der Hochzeitskapelle ist deren günstigstes Elvis-Trauungspaket für schlappe $199 zu haben. Elvis führt die Braut zum Altar. Elvis singt zwei Lieder. Rosenbouquet. Zusatzkosten, Standesbeamter, Trinkgeld für den Fotografen. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! How I wish that there were more than 24 hours in the day. Elvis Presley, der König, ist tot. Es lebe der Mythos. Und das in den seltsamsten Erscheinungsformen. Zum Beispiel als Wackel-Elvis, eine etwa 15 cm große Plastikfigur, die auf Erschütterungen mit rhythmischen Bewegungen reagiert und die durch den Werbespot eines Automobilkonzerns zum Verkaufsschlager wurde. Vom King of Rock'n'Roll zum Wackel-Elvis, zum Elvis der Elvis-Imitatoren. Wer keine konkrete Vorstellung von den spektakulären Anfangsjahren der berühmtesten Schmalztolle der Musikgeschichte hat, dem fällt es sicherlich schwer, das Phänomen Elvis Presley richtig einzuschätzen. Denn egal, ob man ihn und seine Musik liebt oder hasst, Elvis Aaron Presley ist einer der wenigen Menschen, die die Welt aus den Angeln gehoben haben. Elvis Presley war ein beunruhigender Künstler. Er zog einen Trennungsstrich zwischen sich und allem, was vor ihm war. Seine Pop-Explosion, seine Pop-Explosion hat gesellschaftliche Schranken angegriffen oder unterlaufen, sagt Greil Marcus. Nach Meinung des einflussreichen amerikanischen Musikjournalisten steht Elvis am Anfang einer Popkultur, die politische, wirtschaftliche, geografische und rassische Barrieren überwindet und eine neue Welt suggeriert. Elvis Presley, ein Mythos als Wirtschaftsfaktor. Zahlen und Fakten. Beispiel 1. Reichtum übers Grab hinaus. Auf der 2014 erschienenen Liste der Top-Earning Dead Celebrities, der bestverdienenden berühmten Toten des Wirtschaftsmagazins Forbes, nimmt Elvis Presley den zweiten Platz ein. Geschätztes Jahreseinkommen $55 Millionen. Beispiel 2. Touristenattraktion. Elvis Presleys Anwesen Graceland in Memphis, Tennessee ist heute eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten der USA. Nur ein anderes historisches Monument hat mehr Besucher: das Weiße Haus. Elvis Presley, ein Mythos als Wirtschaftsfaktor. Beispiel 3: Goldene Schallplatten. Nach Angaben des Billboard, des Fachorgans der amerikanischen Phonoindustrie, veröffentlichte Elvis Presley 80 Top 40 Hits, mehr als jeder andere Künstler. Das erste Nummer-1-Album des King, Titel Elvis Presley, kam 1956 auf den Markt. Das letzte, 30 Number 1 Hits, im Jahr 2002 und damit 25 Jahre nach Elvis Presleys Tod. I'll be so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be so lonely, baby. I'll be so lonely. I'll be so lonely, they could die. Tears keep flowing, the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never look back and think of so. Sie haben mich ins Fernsehen gebracht und die ganze Sache ging los. Das war vielleicht verrückt, das kann ich Ihnen sagen. Die Revolution des Rock'n'Roll war eine mediale Revolution, denn erst Massenmedien haben sie möglich gemacht. Das lag jedoch nicht nur an Radio und Schallplatte. Gerade das Fernsehen spielte beim Siegeszug des Rock'n'Roll eine entscheidende Rolle. Und dieser Siegeszug ist untrennbar mit Elvis Presley verknüpft. Der 9. September 1956. 60 Millionen Amerikaner sitzen vor ihren TV-Geräten, als ein hüftschwingender Youngster aus Memphis, Tennessee, über die Mattscheibe flimmert. Die Ed Sullivan Show ist die populärste Unterhaltungssendung des US-Fernsehens. An diesem Abend liegt die Einschaltquote bei astronomischen 82%. Der Sänger Butch Hancock: Elvis war der Tanz, den alle vergessen hatten. Dieser Tanz war so stark, dass eine ganze Zivilisation nötig gewesen war, um ihn vergessen zu machen. Und es dauerte 10 Sekunden, ihn wieder ins Gedächtnis zu rufen. Well, you ain't never gonna rap it. You ain't no friend of mine. Elvis' epochaler TV-Auftritt ist ein Moment, den der Spartenkanal History Channel zu den Ereignissen zählt, die Amerika unerwartet für immer verändert haben. Der schlaksige 21-Jährige löst ein Erdbeben aus, das die moralischen Grundwerte der Erwachsenenwelt bis auf ihre Grundmauern erschüttert. You know I can be found, sitting home all alone. Vor den Fernsehkameras wird ein regionales Jugendphänomen zum Signal einer sozialen Zeitenwende. Es ist die Geburtsstunde unserer heutigen lust- und konsumorientierten Popkultur. Die Fernsehsensation Elvis Presley spaltet das Land und die Generationen. Die juvenile Rebellion ist jedoch kein politischer Akt. Elvis Presley ist Sex pur. Er bewegt sich mit einer selbstverständlichen Sinnlichkeit, die die Mädchen kreischen und deren Eltern vor Entsetzen erstarren lässt. Die konservative Presse reagiert mit Aggression und Verachtung. Popmusik hat mit dem Grunzen und den Lendeneskapaden eines Elvis Presley ihren absoluten Tiefpunkt erreicht. Zeitungen schreiben vom Zusammenbruch der Moral, von Gottlosigkeit und ekelerregenden Dingen. Seine Spezialität sind betonte Bewegungen seines Körpers, die man bis dahin nur mit den Sexbomben des burlesken Laufstegs in Verbindung gebracht hat. Langfristig wird uns Elvis vielleicht einen Gefallen tun, weil er die Notwendigkeit einer frühen Sexualerziehung aufzeigt. Als ich die Highschool verließ, fuhr ich Lastwagen. Ich war einfach nur ein armer Junge aus Memphis. Elvis Aaron Presley kommt am 8. Januar 1935 in Tupelo zur Welt, einer von Baumwollfeldern umgebenen Kleinstadt im US-Bundesstaat Mississippi. Elvis ist der Jüngere eines Zwillingspärchens. Sein älterer Bruder stirbt bei der Geburt. Der spätere King of Rock'n'Roll wird das einzige Kind der Familie Presley bleiben. Die Presleys sind arm, weiße Unterschicht. Sie hausen in einer Zwei-Zimmer-Baracke ohne Strom und fließend Wasser. Vater Vernon, ein gut aussehender, aber antriebsloser Taugenichts, jobbt als Gelegenheitsarbeiter. Motor und Herz der Presleys ist Mutter Gladys. Sie schuftet als Wäscherin und Hilfskrankenschwester, um sich und ihre Lieben durchzubringen. Im November 1948 zieht die Familie in die 100 Kilometer entfernte Großstadt Memphis. Elvis besucht die Humes High School. Nach deren Abschluss arbeitet er als Lieferfahrer der Firma Crown Electric. Elvis gilt als schüchtern, höflich, aber auch als etwas seltsam. Das Netteste, das ich über ihn sagen kann, ist, dass er ein Einzelgänger war. Erinnert sich ein Schulfreund, dass in dem Teenager, der jede freie Minute singt und sich dazu mehr schlecht als recht auf der Gitarre begleitet, etwas Besonderes stecken könnte, fällt niemandem auf. Eine private Aufnahme aus Elvis' Wohnzimmer. Wie die meisten Südstaatler sind auch die Presleys regelmäßige Kirchgänger. Sie sind Mitglieder der First Assembly of God Church, einer weißen Gemeinde, deren ekstatische Gottesdienste an die überbordende Spiritualität afroamerikanischer Kirchen erinnert. Die Musik, die die Presleys dort voller Begeisterung anstimmen, ist Gospel-Musik. Das Jazz-Lexikon? Der Gospel-Song ist die moderne Form des Spirituals, des religiösen Liedes der Schwarzen. Gospel-Musik wird nicht nur eine lebenslange Leidenschaft von Elvis Presley sein, sie ist auch ein wichtiger Baustein im Fundament des Rock'n'Roll. Elvis Presley hat den Rock'n'Roll nicht erfunden, aber er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. In den 1950er Jahren ist Amerikas Unterhaltungsmusik eine Musik strikter Rassentrennung. Da ist auf der einen Seite die verkrustete weiße Musikindustrie, deren Markenzeichen Big Band-Gedudel und angestaubte Hollywood-Sentimentalität ist. Ihre Stars sind Künstler wie Frank Sinatra oder Doris Day, deren Secret Love der Hit des Jahres 1954 ist. Once I had a secret love. Neben solch erwachsenen Showbusiness-Klängen, gegen die die Rock'n'Roll-Jugend rebelliert, gibt es eine zweite weiße Musik, die Country-Music. Sie ist ein klingendes Abbild des ländlichen Amerikas, der Welt der Hillbillies, der einfachen Farmer, Handwerker und Wanderarbeiter. Country ist die Musik des Milieus, aus dem Elvis Presley stammt. Listen to a story about a gal I know. She's my music maker, my mind, my hillbilly bull. She's sweeter than the music when she tickles the strings. Sweeter than the flowers down in New Orleans. She's my music making mama from Memphis, Tennessee. Der weißen, kommerziell übermächtigen Musikindustrie steht eine schwarze gegenüber, Race Music genannt. Denn auch das afroamerikanische Ghetto kennt Plattenfirmen und Starkult. Every day. Every day I have the blue. Um 1950 wird der Begriff Race Music deckungsgleich mit Rhythm and Blues, einer Bluesform, die mit elektronisch verstärkten Instrumenten gespielt wird und die in einigen amerikanischen Großstädten entsteht. Ein Zentrum des Rhythm and Blues ist Elvis' Heimatstadt, die Mississippi-Metropole Memphis, Tennessee. Die farbigen Leute singen und spielen, so wie ich das jetzt mache, seit viel mehr Jahren, als ich sagen kann. Mann, ich hab's von ihnen. Nach 1950 wird der Grenzwall zwischen schwarzer und weißer Musik immer brüchiger. Und das ausgerechnet im amerikanischen Süden, wo im Alltag, vom Schulbesuch bis zur Benutzung einer Parkbank, noch rigide Rassentrennung herrscht. So nimmt in Memphis die erste schwarze Radiostation WDIA ihren Sendebetrieb auf. Afroamerikanische Sounds sind damit für Kids jeder Hautfarbe allgegenwärtig. Und dann gibt es noch einen weiteren Umstand, der für Elvis' Entwicklung entscheidend sein sollte. In Memphis hat sich ein ehemaliger Rundfunktechniker als Betreiber eines Tonstudios und Inhaber einer kleinen Plattenfirma niedergelassen. Sam Phillips heißt der Mann. Seine Plattenfirma Sun Records. Im Sommer des Jahres 1953 betritt der 18-jährige Elvis Presley das Sun Records Gebäude, um einen Service des Tonstudios in Anspruch zu nehmen. Wir nehmen alles auf. Jederzeit. If you find your sweetheart in the arms of your best friend. Der Teenager zahlt $3.98. Dafür darf er zwei Stücke einsingen. Angeblich will er sie seiner Mutter zum Geburtstag schenken. That's When Your Heartache Begins lautet der Titel eines der beiden Songs. Guter Balladensänger, merken, notiert sich Sam Phillips. Es ist eine Begegnung, die Geschichte schreiben sollte. Denn Sam Phillips, der sich aufrichtig für afroamerikanische Musik interessiert, hat eine Vision. Wenn jemand Spirituals, Rhythm and Blues und Country Music miteinander verbinden könnte, nicht nur als Nachahmung, sondern mit Gefühl, Leidenschaft und Seele, so wie es schwarze Sänger und echte Country-Sänger haben, das könnte wirklich was geben. That you never can share. And when you bring a friend into your love affair, that's the end. Ein Jahr später, im Juli 1954, fachsimpelt Sam Phillips mit zwei Musikern, dem Kontrabassisten Bill Black und dem Gitarristen Scotty Moore, bei einer Tasse Kaffee. Der Name des guten Balladensängers fällt. Sam Phillips greift zum Telefon. Die anberaumte Studio-Session mit Greenhorn Elvis wird zur Enttäuschung. Man beschließt, den Versuch Versuch sein zu lassen. Well, that's all right, Mama. That's all right for you. That's all right, Mama. Just any way you do, that's all right. Urplötzlich begann Elvis dieses Stück zu singen, sprang dabei herum und spielte den Clown. Und dann nahm Bill seinen Bass und ich begann mit ihnen mitzuspielen. Sam hatte die Tür zum Regieraum offen. Er streckte seinen Kopf heraus und sagte, was macht ihr da? Und wir sagten, wir wissen es nicht. Okay, zurück zum Anfang, sagte er. Macht es nochmal. That's all right, Mama, anyway, do. Das Stück, von dem Scotty Moore spricht, ist That's All Right, Mama. Ein Stück des Bluesbaden Arthur Big Boy Crudup, eines Zweizentnermanns, der als Holzfäller und Dammbauer gearbeitet hatte. Sam Phillips wundert sich, dass weiße Jungs mit dieser tiefschwarzen Musik vertraut sind. Und er ist elektrisiert. Am nächsten Tag gibt er die Aufnahme einem lokalen Radiosender und setzt damit etwas in Gang, was alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Just a few weeks ago, a young man from Memphis, Tennessee, recorded a song on the Sun label. And in just a matter of a few weeks, that record has skyrocketed right up the charts. It's really doing good all over the country. He's only 19 years old. He has a new, distinctive style. Elvis Presley. Let's give him a nice hand. Pop Explosion. Greil Marcus' Wortschöpfung ist sicherlich ein treffendes Bild für Elvis Presleys atemberaubende Karriere, die sich in ihrer Dynamik und Dimension höchstens mit der Beatles vergleichen lässt. 1956, im Jahr der Ed Sullivan Show, gelingt Elvis mit Heartbreak Hotel nicht nur sein erster Nummer-1-Hit. Innerhalb kurzer Zeit setzt er 8 Millionen Schallplatten um. Hollywood wird auf ihn aufmerksam. Love me tender, love me sweet, never let me go. Elvis Presleys Zelluloid-Erstling Love Me Tender kommt mit 500 Kopien in die amerikanischen Kinos und spielt in nur 3 Tagen die Produktionskosten ein. Egal ob auf Vinyl oder im Lichtspieltheater, alles, was Elvis anpackt, wird zum gigantischen Erfolg. 1957 ersteht der 22-jährige Graceland, ein herrschaftliches 23-Zimmer-Anwesen in Memphis, dessen Schmuckstück ein weißer, mit Goldornamenten verzierter Flügel ist. Doch dann stagniert Elvis Presleys Höhenflug. Unerwartet stirbt die von ihm vergötterte Mutter. Etwa gleichzeitig erhält er seinen Einberufungsbefehl. Seine Militärdienstzeit absolviert der King of Rock'n'Roll in Deutschland, im hessischen Friedberg. Muss ich denn zum Städtele im Haus, Städtele im Haus, und du, mein Schatz, bleibst hier. Elvis Presley starb, als er zur Armee ging. Wird der Beatle John Lennon später ironisch bemerken. Nicht ganz zu Unrecht, denn nach seinem Ausscheiden im März 1960 kehrt ein veränderter junger Mann in die USA zurück. Ein authentischer Rock'n'Roller ist zu einem angepassten, sich dem Diktat des Showbusiness beugenden Popstar geworden. Elvis ist sich dessen bewusst. Ja, sicher. Ich habe in Hollywood meine musikalische Richtung verloren. Meine Songs waren die gleiche am Fließband produzierte Massenware wie meine Filme. Trotz mancher Ups und Downs bleibt Elvis Presley ein Superseller der Unterhaltungsindustrie. Er dreht B-Movies, feiert ein grandioses Las Vegas-Comeback. Songs wie In the Ghetto oder Suspicious Minds werden zu Welthits. In den 1970er Jahren werden Gerüchte über persönliche Probleme laut. Elvis' Ehe mit der Offizierstochter Priscilla Beaulieu geht in die Brüche. Der King nimmt 90 Kilo zu. Immer häufiger wirkt er erschöpft und unkonzentriert. Angeblich bekämpft er Depression und Verfolgungswahn mit einem unheilvollen Mix aus Pillen und Drogen. Elvis Presley stirbt am 16. August 1977 im Alter von 42 Jahren. Um 13.30 Uhr findet seine Freundin den leblosen Körper im Badezimmer von Graceland. Amerika trauert. So wie Präsident Jimmy Carter, der ein entfernter Verwandter des Toten ist. Elvis Presleys Tod nimmt unserem Land ein Stück von sich selbst. Seine Musik und seine Persönlichkeit, die Zusammenführung von weißem Country und schwarzem Rhythm and Blues, veränderten für immer das Antlitz der amerikanischen Kultur. Sie hörten Elvis Presley, The King von Markus Vanhoefer. Es sprachen Andreas Neumann, Caroline Ebner, Hans-Jürgen Stockerl und Armin Berger. Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Regie Markus Vanhoefer. Eine Sendung von Radio Wissen.